Abschnitt 22 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee. Fünfter Teil. Montag, 25. Januar 1915. Unbegründet wäre es, wollte man den deutschen Bewohnern von Bad Bodrog den Vorwurf machen, sie seien von monistischen oder freidenkerischen Ideen angekränkelt. Oh, im Gegenteil, sie sind sehr fromm, und in jedem Haus ist eine Bibliothek, bestehend aus 4 Büchern, 2 Lutherbibeln und 2 evangelischen Gesangsbüchern, von denen je eines der Hausfrau und eines dem Vater des Hausherrn gehört. An der Wand hängen 2 oder mehrere Exemplare des gleichen Lutherporträts, in Farbendruck, und die Versicherung, dass wo Glaube auch Segen, wo Segen dort Gott, wo Gott keine Not sei, und mehrere aus verschiedenen Jahren stammende Kalender einer Uividecker Samenhandlung, immer mit demselben Bild. Die Leute sprechen korrektes Deutsch, aber statt Bitte sagen sie Teschek, was ungarisch ist, statt Kartoffel sagen sie Krumpien, was serbisch ist, und statt Trikot sagen sie Duxer, was auch aus irgendeiner Sprache ist. Scheikas Schent Iwan im Besonderen betreffend, würde man fehlgehen, wenn man sich von den beiden an der Ecke der deutschen Gasse und der Hauptgasse einander gegenüberliegenden Festungen, nämlich der serbischen und der evangelischen Kirche, zu der Ansicht verleiten ließe, das Dorf sei ein stattliches. Ebenso grundlos wie diese Annahme ist die Fahrbahn. Sümpfe, die sie vom Gehsteig trennen, täuschen den Fuhrmann. Wer aus Furcht vor der Tiefe des Wassers lieber in den Kot lenkt, nimmermehr kommt er heraus. Es soll hier eine Dampfsäge und eine Ziegelei geben. Sicher dagegen ist, dass der Ort südlich von Josefsdorf und westlich von Tischa-Kalmanfalva liegt und auf der Spezialkarte Kovil-Schent-Iwan heißt. Sonst wäre nichts Rühmendes über unseren jetzigen Aufenthalt zu sagen. Denn dass die Leute habgierig und mürrisch sind, ist nichts Besonderes. Wir sehnen uns nach Ofutak. Dienstag, 26. Januar 1915. Heute verstreicht ein Halbjahr seit der Mobilisierung. Wieder traf ein Marschbataillon ein und die Neuen erzählen viel über Stimmung und Vorfälle im Hinterland. Ursache der Verlegung von 28: Beim Abmarsch des 7.-28. Marschbataillons aus Prag wollte einer der zur Absperrung des Perrons kommandierten 73er die Frau eines Reservisten nicht auf den Bahnsteig lassen. Sie widersetzte sich, er stieß, sie stürzte. Der Gatte wurde tätlich gegen den 73er. Ein Offizier von 28 gab dem Soldaten seines Bataillons einen Säbelhieb. Großer Exzess und angeblich ein Schuss aus dem Waggon. Unveröffentlichbare Kriegswitze kursieren. Als General Liborius Frank dem Kaiser die Schlüssel von Belgrad übergeben wollte, erfuhr er im Audienzsaal, er müsse sie auf einem Polster darreichen. Frank ergriff nun das erstbeste Sofakissen. Der Kaiser nahm es entgegen und las die darauf gestickten Worte: Nur ein Viertelstündchen. Auf König Peter und General Frank bezieht sich die Scherzfrage: Welches ist der Name von Belgrad? Antwort: Im vorigen Monat Peter war dein, jetzt Frankfurt. Eine andere Frage: Wie lautet das Regimentslied von 28? Ich hab mich ergeben. Die Frau eines Reservisten hat Zwillinge bekommen und Erzherzogin Zita ist Patin. Die beiden Buben werden auf die Namen Franz Josef und Willi getauft. Die Patin fragt die Mutter, wie sie die beiden Kinder unterscheide. Ganz leicht. Der immerzu schläft, ist der Franzl, und der fortwährend plappert, ist der Willi. Viele Witze sind tschechisch. Wenn Pschemissel fällt, bleibt nur Ischel. Wenn Praha fällt, bleibt nur Aha. Jemand ruft in den Wald, Jak je ti Rakusko? Das Echo, Utsko. Prez ise Schmotzne? Echo, Motzne. Auf die Tatsache, dass bei österreichischen Siegen die Beflaggung von Prag durch die Militärbehörden angeordnet wird, ist der Witz gemünzt. Ein eben in den Himmel gekommener fragt nach dem Klosett, und Petrus weist ihm einen Platz an. Aber da unten liegt doch Prag, wendet sich der Neue ein. Eben deshalb, antwortet Petrus, dort wird jeder Scheißdreck gefeiert. Ein hebräisch-militärisches Wörterbuch zirkuliert mündlich, das unter anderem folgende, mehr oder minder witzige Übersetzungen enthält. Schames gleich Adjutant. Baldover gleich Reserveleutnant. Nikome gleich Erdbeben in Italien. Petite gleich Kriegslieferung. Tinef gleich Liebesgabe. Lempel gleich aktiver Leutnant. Gesehre gleich Einberufung. Mischeberach gleich Dekorierungseingabe. Schammer gleich Kriegsfreiwilliger. Masel gleich Kriegsgefangen. Muire gleich ungedienter Landsturm. Schiffles gleich Audienz. Bar Mitzwe gleich letztes Aufgebot. Cochem gleich Italien. Ganef gleich Rechnungsunteroffizier. Jom Kippur gleich Fahrküche. Chevra Kadisha gleich Rotes Kreuz. Masel und Broche gleich untauglich. Balmichonte gleich Krankenschwester, Marcus gleich Umgruppierung, Kovet gleich Fähnrich, Kasow gleich Krieg, Osser gleich Friede, Gojimnaches gleich Sturmangriff, Rebach gleich die Neutralen, Twillim gleich Pulswärmer, Kinnim gleich russische Invasion. Schmonzes gleich Telegramm unseres Kriegsberichterstatters. Tommerdoch gleich Feldpost. Sucke gleich die Deckung. Scheker gleich Heeresbericht. Minien gleich Vergatterung. Mieser Bocher gleich Regimentsarzt. Seder gleich Kriegsrat. Twillimbeutel gleich Brotsack. Rosche gleich Intendant, Pleite gleich Verpflegungstrain, Gesroche gleich Feuertaufe, Scherberl gleich Granatsplitter, Lulev gleich Säbel, Träfe gleich Dumm-Dumm-Geschoss. Andere Witze, ein Druckfehler. Erzherzog Friedrich hat sich auf den Kriegszuschauplatz begeben. Die Bevölkerung des Hinterlandes wohnt an den Mawatochter-Seen und besteht aus Mawatsachiten und Mawatochscholesen. Klammer auf. Man wird doch da sehen, man wird sich hüten, man wird doch schon lesen. Klammer zu. Als Kaiser Franz Josef mitgeteilt wurde, dass Tschernowitz genommen sei, fragte er, hat er sich's denn nicht richten können? Sind Sie patriotisch gesinnt? Wenn ich gesünd wär, wär ich nix patriotisch. Eine Dame bewirbt sich um einen Reisepass ins Etappengebiet und füllt im Fragebogen das Rubrum Militärverhältnisse mit dem Worte Ja aus. Pollack und Spitzer rücken gemeinsam ins Feld ein. Pollack kommt nach 14 Tagen zurück und erzählt, wie er jeden Tag zur Marodenvisite gegangen sei. Einmal mit Kopfschmerz, einmal mit Herzschwäche, einmal mit Bauchweh. So lange, bis dem Regimentsarzt mies vor mir geworden ist und er mich zurückgeschickt hat. Und Spitzer? Spitzer? Der traut sich doch nicht zum Regimentsarzt. Der Feigling liegt im Schützengraben. General Brudermann fährt nach der verlorenen Schlacht von Ravaruska erster Klasse nach Hause. Unwillig darüber, dass ein Jude ins Abteil kommt, brummt er verächtlich: Kriegsgewinner. Sie nicht, gibt der Jude zur Antwort. Auf die deutschen und österreichischen Truppen bezieht sich die Bemerkung: Die Aufgabe der Österreicher ist es, den Feind so lange aufzuhalten, bis Militär kommt. Ein Wiener fragt einen Berliner: Na, wie ist denn bei euch in Deutschland die Stimmung? Der Berliner: Ernst, aber zuversichtlich. Und bei Ihnen? Bei uns? Hoffnungslos, aber optimistisch. Mittwoch, 27. Januar 1915. Der Winter ist gekommen, mit viel Kälte und Schnee. Train-Offiziere und andere uneingestandene Tachinierer bringen täglich Soldaten zur Anzeige, weil diese angeblich nicht vorschriftsmäßig gegrüßt haben. Der Rittmeister unseres Regimentstrains hat Leute gezwungen, Exkremente, die am Rande des Lagerplatzes lagen, in bloßer Hand wegzutragen. Er gibt an, dass sie den Unrat selbst verursacht hätten, aber das ändert wenig. Das Altersasyl des Ortes wurde geräumt, um als Arrest eingerichtet zu werden. Donnerstag, 28. Januar 1915. Gemeinsam mit einem Freunde habe ich ein Zimmer gemietet. Da ich jedoch wieder Jucken verspüre, ging ich nicht hin, um den Leuten die Betten nicht zu verlausen. Mein Freund wollte um 8:45 nach Hause. Als er die Tür des Hofes öffnete, machten die beiden Hunde Miene, ihn anzufallen, so dass er retieren musste. Trotz des Gekläffes kam keiner der Hausbewohner und wir trafen einander im Schweinekober. Freitag, 29. Januar 1915. Abends kam ich mit slawonischen Bauern ins Gespräch, die vor ihrem Hause saßen. Ihre Klagen gleichen denen der Deutschen, dass in diesem serbisch-deutschen Bezirk die Kinder weder Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen, noch Serbisch, sondern bloß magyarisch. Zwar unterrichtet der Pope in Kyrillika und serbischer Sprache, doch ist das fakultativ und nicht viel wert. Sie fühlen sich unterdrückt und ihre Zuneigung für Serbien ist mehr als verständlich, wenn sie sich auch wegen der Massenhinrichtungen nicht mehr hervorwagt. Die deutschen Bewohner aber haben nicht einmal für die deutschen Truppen Sympathie, weil diese ja die Bundesgenossen ihrer magyarischen Unterdrücker sind. Welch ein Labyrinth! Es wird kaum viel helfen, dass der Divisionär heute verfügt hat, jeder Soldat, gleichgültig welcher Nationalität, habe den Text des Kaiserliedes in deutscher Sprache auswendig zu kennen. Montag, 1. Februar 1915. Anzeichen bevorstehender Übersiedlung verdichten sich am Abend zur Gewissheit. Zuerst ein Befehl wegen zurückgelassener alter Montursorten in Ofutak und scharfe Verwarnung an die Kommandanten, Ähnliches im Wiederholungsfalle zu verhüten. Die vorbeugenden Maßnahmen seien eiligst zu treffen. Zweitens, die Pionierabteilung, die für einen Monat zu Übungsarbeiten nach Titel kommandiert war, musste zum Regiment zurückkehren. Drittens, Klammer auf, und nun war es gewiss, Klammer zu, Der Diener eines Generalstäblers hatte von seinem Herrn den Auftrag zum Packen bekommen. Um 7 Uhr abends tutete das Feldtelefon. Ein Telegramm von Lenzstaatze, dies ist das Stichwort der Division, an den Kommandanten. Abmarsch der Truppen zwischen 6 und 8 Uhr morgens. 5 Minuten später tönte auf der Hauptwache das Signal. Tagchargenlaufschritt, und im Augenblick war die Ruhe von Scheikas Schend Iwan von 1000 Rufen und Befehlen, von Rennenden, Schleppenden, Reitenden und Fahrenden gestört. Dienstag, 2. Februar 1915. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, Nebel dampfte zwischen den Häuserreihen und dennoch war es hell, vom Widerschein des Schnees, der auf Giebeln und Gassen lag. Wir gingen 20 Kilometer durch Tünderes, Scheikaslak und Titel. Dahinter, auf einer großen Kriegsbrücke über die reißende und mindestens 600 Meter breite Theiß. Dann längs des Flusses Bega bis nach Perlesch. Hier erfuhren wir von unserem Feldkuraten, der es seinerseits vom Divisionspfarrer weiß, dass wir nach der Bukowina gehen. In diesem Frost nach Russland. In Serbien kennen wir bereits jeden Berg und seine Tücken, jede Straße, jedes Gewässer. Mittwoch, 3. Februar 1915. Ein 18 Kilometer weiter Marsch bei minus 7 Grad Celsius nach Nemet-Eschka, einem rumänisch-deutschen Dorf mit katholischer und serbischer Kirche und einer Synagoge. Wir sind jetzt im Banat, Komitat Torontal. Vor dem roten Schloss des Markgrafen Palavacini ließ der Oberst die Musikkapelle aufstellen, um just dort die Defilierung abzunehmen. Und hatte denn auch den Erfolg, dass der junge Herr Markgraf mit 2 perlenüberladenen Damen herauskam, um ihn zum Abendessen ins Schloss einzuladen. Unsere Kompanie wurde in einem Scheuer untergebracht. Donnerstag, 4. Februar 1915. Aber ich machte keinen Gebrauch von diesem Quartier, sondern saß mit 6 anderen Unteroffizieren in einer Schenke, wo wir 130 Flaschen und 1/4 Hektoliter Fass Biers so weit austranken, bis wir unter dem Tisch liegen blieben. Erst morgens leerten wir den Rest und kamen noch zum Abmarsch zurecht. Über Schiedmond-Falva gingen wir 11 Kilometer und langten mittags in Lazarfeld ein. Das ist eine deutsche Gemeinde von 2000 Seelen im Betschkerecker Stuhlbezirk des Komitats Torontal, aus der Zeit nach dem Frieden von Passarowitz, Klammer auf 1718, Klammer zu, stammend, als das verwüstete und unbevölkerte Gebiet an Kolonisten verschenkt wurde. Franzosen waren unter den Einwanderern, hauptsächlich wohl Lothringer, und in der Nähe unseres Kantonierungsortes heißen die Dörfer Solteur, Saint-Hubert und Charleville. Auch Familiennamen sind vielfach französisch. Unser Wirt zum Beispiel heißt Lafleur. Er ist der Notär der Gemeinde und wir sind im Sitzungssaal des Rathauses einquartiert. Der aus Betschkerek ankommende Postunteroffizier brachte uns die Nachricht, dass die große Kriegsbrücke über die Theiß, auf der wir vorgestern gekommen waren, vom Eisgang zertrümmert worden ist. Freitag, 5. Februar 1915. Vorbereitungen zur Abreise auf den nördlichen Kriegsschauplatz. Trüb ist die Stimmung, man zieht, auch wenn's hier noch so arg war, nicht gerne in ein unbekanntes Land, um Krieg zu führen. Um 9.16 Uhr wurden wir einwaggoniert. Nordostwärts, quer über die Landkarte Europas geht die Fahrt und bedeutet für uns das Ende des serbischen Feldzugs. Ende von Abschnitt 22. Gelesen von Klaus Missfeld.